steht so groß. Durch das Chaos hört er den Anruf. Riesentitanen am Himmel, Alien-Monster fliegen hoch. Oh, Mr. Michael Meyerhofer, mutig und wahr. Mit einer furchtlosen Aussicht den Bestien gegenüberstehen. Dinosaurier brüllend laut, er steht stark über der Menge. Bei jedem Schritt wird der Boden beben. Sein Mut brennt um ihren Willen. Titanen stoßen mit der Macht von Zander zusammen, aber er ist der Held im Kampf. Oh, oh, er mutig und wahr. Mit einer furchtlosen Aussicht dem Bestien gegenüberstehen. Dinosaurier brüllend laut, er steht stark über der Berge. Sterne oben beginnen zu leuchten. Er ist jetzt bereit, die Show zu stehlen. Außerirdische Augen richteten sich auf sein Gesicht. Aber er ist der Wächter dieses Ortes. Den Bestien gegenüberstehen.